Es war ja schon von Anfang an, schon vor Kriegsausbruch, alles über Feldpostnummer gegangen, wenn man schrieb. Und man wusste ja nie, wo jemand genau war. Das durften die Soldaten ja auch nicht direkt schreiben. Aber dass er in Norddeutschland droben war, das wusste ich schon. Und dass er eben beim Bodenpersonal der Luftwaffe war, als Funker und auf einem Flugplatz Dienst machte. Aber Angst um ihn habe ich zu der Zeit eigentlich nicht gehabt, in diesem ersten Kriegswinter. Nach dem Blitzkrieg in Polen war das ja doch alles sehr weit. Und das Einzige, was man hörte, waren die Sondermeldungen vom U-Boot-Krieg. Und in der Berliner Illustrierten war das Bild von Prien auf der Titelseite, der mit seinem U-Boot in die Bucht von Scapa Flow eingedrungen war und englische Kriegsschiffe versenkt hatte. Und auf ihn und auf alle diese U-Boot-Helden waren alle sehr stolz. Was die da auf sich nahmen, das war für unser einen als Landratte, das war einfach ungeheuer. Das hat mir damals sehr imponiert.